Kapitel 41. Die Bedeutung der Prüfung. Viele Christen haben Angst vor Prüfungen. Aber Prüfungen sind ein wichtiger Bestandteil unseres geistlichen sowie auch unseres natürlichen Lebens. Prüfungen sind nichts Negatives, sondern etwas Positives. Möchtest du vielleicht in ein Flugzeug steigen und abheben, wenn der Pilot dieses Flugzeuges nie eine Prüfung für eine Pilotenlizenz abgelegt hat? Möchtest du von einem Chirurgen operiert werden, der gar kein Staatsexamen gemacht hat? Prüfungen sind gut und wichtig. In 5. Mose 8, 2 heißt es: Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Erinnern wir uns, dass es in 5. Mose 8 um übernatürliche Versorgung geht. Es gibt da ein paar interessante Dinge aus dieser Passage zu lernen. Gott sagt, er testet uns, damit offenbar wird, was in unserem Herzen ist. Gott kennt unsere Herzen. Die Prüfungen sind für uns, damit auch wir erkennen, wie es in unserem Herzen aussieht. Ich habe gelernt, Gott nie eine Antwort zu geben, wenn er mir eine Frage stellt, weil er die Frage nie stellt, um von mir eine Information zu bekommen. Er weiß schon alles. Gott stellt uns Fragen, um uns unser eigenes Herz zu offenbaren. Was zeigen uns diese Prüfungen über unser Herz? Sie offenbaren, ob wir Gott wirklich vertrauen, dass er uns übernatürlich versorgt, oder ob wir ihm eher nicht vertrauen. Die meisten Christen glauben an göttliche Heilung, solange sie gesund sind und an Gottes Versorgung, solange sie Geld haben, oder ihren Bedürfnissen begegnet wird. Nur Prüfungen offenbaren, was wir wirklich glauben. Die Art, wie wir reden, handeln und reagieren, wenn es uns an materieller Versorgung mangelt, bringen ans Licht, was wir wirklich in unserem Herzen glauben. Meine Frau und ich haben dieses wunderbare Geheimnis gelernt, uns in Zeiten von Prüfungen zu freuen, so wie es in Jakobus 1, 2 bis 4 steht. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Jeder Christ, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, würde sicherlich auf meine Frage, ob er gerne perfekt und vollkommen wäre und ohne jeglichen Mangel leben wollte, mit ja antworten. Die Bibel sagt uns, wie wir vollkommen und vollständig sein und ohne Mangel leben können. Das erreichen wir, indem wir uns freuen, wenn wir in Anfechtungen fallen. Erinnern wir uns, die Prüfungen offenbaren unser Herz. Wir sollten uns über jede Prüfung freuen, egal was sie zum Vorschein bringt. Und das haben wir zu tun gelernt. Wenn die Prüfung offenbart, dass ich Gott in meinem Herzen nicht wirklich für materielle Versorgung vertraue, dann ist das wunderbar. Denn dann kann ich darüber Buße tun und Gott kann mich lehren, ihm wirklich zu vertrauen. Selbstbetrug ist schlimm. Wenn wir versuchen, uns davon zu überzeugen, dass wir glauben, wenn wir es in Wirklichkeit gar nicht tun, ist das Selbstbetrug. Nur die Prüfung wird zeigen, ob wir glauben oder nicht. Wenn die Prüfung offenbart, dass wir Gott wirklich glauben, dann haben wir noch mehr Grund, uns zu freuen. Egal wie die Prüfung ausgeht, wir sollten uns freuen. Ich habe gelernt, dass du bei Gott nicht durch die Prüfung durchfallen kannst. Du wiederholst sie einfach so lange, bis du sie bestanden hast. Es macht einen Pastor immer wieder sehr traurig, zu sehen, wie Christen, die schon 30 Jahre oder länger errettet sind, geistlich gesehen noch immer in der ersten Klasse sind. Aber dann gibt es andere, die erst vor 3 Jahren errettet wurden und schon in die 9. Klasse gehen.